Baby Girl, ich mag dich sehr. Unsere Liebe ist so real wie Flair. Boys laufen dir hinterher. Dein Booty ist bemerkenswert. Ich hol mir dein Ass im Bentley. Ich schreib dir einen langen Essay. Fahr zusammen auf dem Segway. Es geht für uns in Richtung Deadway. Ey, ich bin verrückt nach dir. Ey, treffen uns nachts um vier. Ey, saug dich aus wie ein Vampir. Ey, ich bin verrückt nach dir. Ey, treffen uns nachts um vier. Ey, immer wenn ich dich seh, bin ich nicht ganz schön real. Ich fahr drei Bitches, die Köpfe, ich bin unfassbar süß. Frag doch einfach deine Freundin, wenn du glaubst, dass ich lüg. Ich lieg in der Suite des Hotels mit nem Girl. Sie redet etwas von Liebe, doch ich hab nicht zugehört. Sie kennt die Tracks, sie weiß, dass ich bei Dancer bin. Sie ist ne Bitch, sie will den Dick, sie wird gefickt. Sie verliebt sich, aber ich nicht, yeah. Fahr in zwei Sitzer, drei Bitches mit dabei. Dank dir werden die Kinder reich, dank dir werden die Kinder geil. Ho, folgt mir auf Twitter, yeah. Ho, folgt mir auf Insta, yeah. Ho, folgt mir ins Zimmer, yeah. Ho, jetzt wird gepimpert. Ich hab viele Handys, weil ich hab für jede Hure eins. Denn für mich ist jede was Besonderes. Girl, ich schreib mit dir, weil du ne Bombe bist. Zeig deine Kurven, ja. Zeig ein bisschen Haut, Babe, ja, du willst in. Und das weiß ich ganz genau. Schreib mir doch eine Message, vielleicht antworte ich ja. Aber meistens tu ich's nicht, denn ich hab keine Lust.